Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben schon, alhamdulillah, einige Wunder gesehen und gehört vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und inshallah ta'ala machen wir heute weiter. Heute berichtet Qatada ibn Nu'man seine Geschichte, was ihm passiert ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, eines Nachts, ich wollte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Gebet gehen, doch es war sehr dunkel, es blitzte und donnerte und es war so, als ob es fast regnet sozusagen. Und wenn solches Wetter war, sind die meisten Leute zu Hause geblieben. Subhanallah. Er sagte, aber ich nicht, ich wollte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehen, mit ihm zusammen beten und nach ihm noch ein bisschen sitzen, ihm Gesellschaft leisten. Sagt, dann bin ich zu ihm gegangen, sallallahu alaihi wa sallam, und wir haben gemeinsam das Isha-Gebet verrichtet. Und danach saß ich mit ihm, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ich mit dem Propheten, und wir haben uns unterhalten. Subhanallah. Keiner war da, nur Qatada und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und nur die zwei waren zum Gebet da. Subhanallah. Und als dann Qatada sich verabschieden wollte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagt, warte, nimm diesen Stock mit. Er wird dir eine Leuchte sein, 10 Meter vor dir oder 10 Schritte vor dir und 10 Schritte hinter dir, wenn du läufst. Dann sagte Qatada, als ich diesen kleinen Stock, so ungefähr, in die Hand nahm, fing er an zu leuchten. Und es war ja stockdunkel, konnte eigentlich nichts sehen. Und er nahm das als Taschenlampe sozusagen. Und er ging und sagte, ich konnte wirklich vor mir und hinter mir. Das war eine doppelte Taschenlampe, subhanallah. Weil die Taschenlampe, was wir haben, die guckt nur nach vorne. Die konnte vorne und hinten alles leuchten, subhanallah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du nach Hause kommst, dann wirst du bei deiner Familie ein Tier finden. Und dieses Tier ist der Shaitan. Und wenn du diesen Tier triffst, wenn du dieses Tier findest, dann schlag ihn mit diesem Stock. Und dann wird er sterben sozusagen. Dann wird dieser Shaitan weggehen. Als Qatada dann auf dem Weg war, hat er dieses Leuchten gesehen, subhanallah. Ein Wunder vom Propheten, dass Qatada diese Sache bekommen hat. Ein Stock, das leuchtet, subhanallah. Na'am, alles ist möglich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das ihm erlaubt. Qatada erzählt dann, als ich zu Hause war, sah ich, meine Familie war schon am Schlafen. Und dann habe ich hingeschaut, da wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mir das genau beschrieben hat. In dieser Ecke hinter einer Gardine. Und da war ein Tier, ähnlich wie ein Igel. Dann habe ich mit diesem Stock ihn geschlagen und dann ist das Tier gestorben. Subhanallah. Also der Shaitan ist sozusagen dann weggegangen. Subhanallah. Allahu Akbar. Ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und eine Karama, die Qatada ibn Nu'man gegeben wurde. Radiallahu anhu. Subhanallah, was für ein Wunder. Ein Ast, der leuchtet. Subhanallah, wo hat man sowas gesehen? Beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war das so. Wenn du keine weiteren Wunder mehr verpassen willst, inshallah ta'ala, und mehr Sachen erleben willst in der Zukunft und lernen willst über die Religion des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, abonniere den Kanal und verteile ihn, damit auch deine Geschwister im Islam davon lernen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.